herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Ach so. Und so kommt Herz an. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Poesie der Zukunft. Genau, mit den Künstlerinnen dieses Werkes hier, Jackie Grassmann und Markus Stein und unserem Gästin Iliana Wolf. Das heißt, wir sind alle total glücklich, dass Iliana Zeit hatte, heute hier mit uns den Nachmittag zu verbringen und etwas aus den Texten zu lesen und dann aber eben ins gemeinsame Gespräch überzugehen mit Jackie und auch Markus hier von der Seite. Iliana Wolf ist Lyrikerin, Übersetzerin und Essayistin. In ihrer Arbeit widmet sie sich der Poetik und Politik der Übersetzung und dem stets im Wandel begriffenen Raum zwischen den Sprachen. Sie lehrt Poesie und Übersetzung an verschiedenen Institutionen wie Pratt Berlin, dem Institut für Sprachkunst in Wien und dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ich sage jetzt auch noch was kurz zu Jackie und Markus. Jackie Grassmann ist Künstlerin, Autorin und Educator. Ausgehend von Text und Sprache untersucht sie in ihrer Arbeit das Verhältnis von Fiktion, Theorie und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Dabei beschäftigt sich Grassmann mit dem sogenannten postgenialen Autorinnenbegriff, der Schreiben und künstlerische Praxis als mehrstimmigen, dialogischen Prozess versteht. Viele ihrer Arbeiten entstehen in enger Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen und finden Ausdruck in Performances, Installationen und Druckwerken. Und Markus Stein ist Mitbegründer des Online-Radio-Stream-Projekts DIY Church und Teil des Kollektivs Kashmir Radio. Wenn er nicht gerade in West Germany aushilft, trifft man ihn zu Hause an, von wo er einen virtuellen Yachtclub betreibt und sich der Unterwasserlandschaftsmalerei, der Vernetzung von Ländern und der Umwandlung von Content-Management-Systemen in Poesie widmet. Zuweilen verkleidet er sich auch als Disc-Jockey und wirft mit Klang- und Informationsteppichen um sich. Diese Veranstaltung, also wir haben ein paar Vorgespräche geführt und haben dann diese Veranstaltung hier eher verstanden als so eine Hinführung zu einer eigentlichen Veranstaltung oder so eine Suche nach einer eigentlichen Veranstaltung und das heute eben dann dementsprechend als nicht die eigentliche Veranstaltung betrachtet. Aber da werden Sie dann jetzt noch im Verlauf der Unterhaltung vielleicht noch etwas mehr verstehen, wie wir das meinen. Es wird so zwei gedankliche, thematische Blöcke geben, die durch Texte von Iliana Wolf eingeführt werden und dann, wie bereits erwähnt, in ein gemeinsames Gespräch übergehen werden. Also, without further ado, Iliana Wolf und dann Jackie Grassmann anschließend im Gespräch. Vielen Dank. Ja. Und wir werden erstmal direkt in die Sache springen. Wir müssen, glaube ich, bitte sagt uns Bescheid in den hinteren Rängen, wenn man uns nicht mehr hören kann. Es ist immer sehr wichtig und immer sehr schade, wenn man nichts versteht. Aufs Verstehen werden wir auch noch zu sprechen kommen. Und wir werden jetzt direkt reinspringen. Bitte, Julia. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein in diesem Eiertempel, der aus lauter Buchstaben besteht, die man kombinieren kann. Und was super. Und auch das Thema Poesie in der Zukunft interessiert mich sehr. Und wir haben gedacht, dass ich aus einem Buch lese, das heißt Falsche Freunde. Und das ist eigentlich ein Gedichtzyklus, der ein bisschen ähnlich funktioniert vielleicht wie dieser Tempel, dass bestimmte Buchstaben- und Wortkombinationen eigentlich erst der Motor für das Gedicht waren. Was ich damit meine ist, kennt jemand den Begriff Falsche Freunde? False Friends, Rosami, das sind Wörter aus zwei verschiedenen Sprachen, die sich ähnlich sind oder ähnlich klingen, aber andere Bedeutung haben. Klassisches Beispiel, Englisch Gift und Gift, Deutsch Gift, ja, nicht zu verwechseln, sonst tödlich, wird einem im Englischunterricht beigebracht, dieses alles, was man, die Fehler, die man nicht macht. Und ich habe mich mit den Fehlern eingehend beschäftigt und fand eigentlich, dass man die unbedingt machen muss oder dass das vielleicht ein Motor für Poesie ist, genau solche Fehler aufzusuchen. Und habe ein Wörterbuch angelegt von A bis Z, wo jeder Buchstabe einige falsche Freunde hat. Und daraus lese ich ein paar vor. Und wir haben ein paar hier schon hingestellt. Das erste Gedicht hat diese beiden falschen Freunde, Elf und Enkel. Man muss das auch so ein bisschen hören. Also es geht auch um das, was man falsch versteht vielleicht. Also Elf ist das deutsche Elf, die Zahl, und der englische Elf ist ein Kobold. Und der deutsche Enkel, wenn man ihn ausspricht, Enkel, ist man beim Knöchel, heißt Knöchel. Und so, und diese Worte stehen dann immer im Gedicht wie so eine Konstellation von möglicher fabulierter Verwandtschaft, und aus diesen Bedeutungen entwickelt sich das Gedicht. Elf, Elf, Enkel, Enkel. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, einen elften Finger. Und wenn ich lüge auch. Es ist ein Knubbelfinger, der elfte, mit knarzenden Knöcheln. So sähe das Wort Kobold aus, käme es als Finger auf die Erde oder unter. An den zähen Gelenken hängen sonntags meine Enkel und Schaukeln. All das kommt plötzlich, trotzdem wahr. Wenn Wind geht, kannst du es in den Angeln quietschen hören. Und die Angel ist dann natürlich auch am Ende die Angel, die Türangel, ist eigentlich von Enkel wiederum weiterentwickelt, ein falscher Freund, von dem englischen Enkel, was mit A geschrieben wird, und ist dann so die Angel, die dann aufgeht eigentlich und so ins Weitergehen geht, also eigentlich in die Zukunft geht. Also es ist ein, dieser Aufbau dieser Gedichte ist so ein bisschen für mich so ein Poesie der Zukunft. Aber ich lese noch ein paar und dann können wir gleich drüber sprechen. Genau. I, das ist ziemlich bekannt eigentlich, glaube ich, Island, Island, Englisch Island, Englisch, Englisch Island, Deutsch Island, Iceland, Eagle, der deutsche Eagle und der englische Eagle, der fliegt, der Adler. Und Instanz und Instance, der Moment, der flüchtig vorbeigeht. Und dann kommen natürlich Augen drin vor und eigentlich hört man auch lauter Eier. Bei aller Liebe, auch auf Reisen, führen wir uns zuweilen in die Irre. For instance, Island. I say geysers, you say eyes. They're watching us, you say. Nay, I say, they're blinded like a hedgehog in the fog. Zu Hause das gleiche Spiel. Ich will die Igel auf dem Feld gewinnen lassen, dich dagegen plagen Hasen, die das Nachsehen haben. In letzter Instanz kommt ein Igel geflogen und stiehlt uns irgendwie unverfroren die Show. Das Gedicht ist quasi gekapert worden von einem anderen falschen Freundpaar, nämlich Igel, Igel und Hase und Igel. Und die Sprachen führen in diesem Gedicht eigentlich auch so was wie dieses Wettrennen auf zwischen Hase und Igel. Der Igel, der immer sagt, ich bin schon all hier, und der Hase rennt sich ab, bis er umfällt. Irgendwie so die Bedeutung und das Verstehen, die führen sie in diesen Gedichten auf, und es gibt eigentlich kein Ende. Genau. Das ist eigentlich so ein meiner lieblingsfalscher Freunde, ist prägnant, Deutsch, und pregnant, Englisch. Und dann kommt noch Pony, das Tier, nee, warte mal, Pony, der Pony, der Haar, die Haarfrisur, und Pony, das Tier, weil der Pony heißt ja auf Englisch Banks, nicht Pony, und Probe und Probe, bohren. Prägnanz. Wir lassen sie im Kaufhaus ausrufen, immer eher in als unter Umständen, hinten Mähne wie ein Islandpferd, man soll nicht Pony sagen, vorne Vorhang, sagen wir hier Pony, das ist Kracht. Sie versteckt sich oft in der Kabine, am liebsten der Gläsernen. Die kurzen Dinger, die sie probiert, verhüllen kaum den Bauch. Bohrende Blicke auf Bündchen, dann Schnitt. Bitte, Liebes, komm zum Ausgang. Wir holen dich dort ab. Und hier haben wir schon ein paar von den nächsten Buchstaben. Der gute Rat und Rat, die Ratte. Rest der Rest und Rest die Ruhe. Der Roman and the Roman, der Römer, und der Rock und the Rock. Und ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit meinen Kindern, die englisch-deutsch aufwachsen, und wir sprachen über das Klettern, und meine Tochter sagte tatsächlich, dann musst du gucken, an welchen Röcken du dich festhalten kannst. Ich glaube, ich muss dann noch eins schreiben. Ja? Okay, und ich hatte Folgendes vor Augen, ich hatte den Rock, den deutschen Rock und den Rock, und dann sah ich eine Figur, die auf einem Fels sitzt, aber keinen Rock hat, und das ist natürlich die Lorelei, die Deutsche, die Meerjungfrau. Die hat natürlich keinen Rock. Und von da hat sich dann das Gedicht eigentlich entwickelt. Hätte Lorelei was auf dem Leib getragen, sagen wir nicht oben, etwa Rolle oder Wolle, sagen wir unten, sagen wir statt Schuppen Stoff, der fällt in Falten, aus dem auch die Geschichten sind, nicht nur Röcke oder Tuniken am Rhein. Wir hätten endlich eine schöne Kongruenz. Stattdessen eine nackte Stimme und der Rest. Gute Ratten, schlechte Wörter, ein rastloses Wundern, warum man angesichts solcher Riffe noch nicht gesunken ist. Tee. Der Tag und Tag, das Schild. Das deutsche Tier und englisch Tier, der Rang. Toll, das finde ich richtig toll, auf Englisch toll, läuten, und der deutsche Ton und Englisch ton, die Tonne. Teurer Freund, seit du fort bist, hat jedes Tag ein kleines Schild, das Rang anzeigt, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, den auch binden muss. Sonst würde Donnerstag vor Durst ein Tier und Freitag toll, und wer soll bitte das bezahlen oder zählen, der Reihe nach, in Metern, Tonnen, eins und zwei verbinden, den Ton angeben, dem du fehlst. Der Schlips kommt hier rein, weil Tier ist auch, kann man auch als Tire lesen, den Schlipsbinder. Also es gibt sozusagen noch innerhalb der Einsprache dann auch noch falsche Freunde oder Homophone. Und als letztes vielleicht, nee, oder vorletztes, also wenn man einmal dieses Spiel beginnt, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr, weil man eigentlich überall Ähnlichkeiten sieht. Und eins davon, was jetzt nicht im Englischunterricht gelehrt ist, ist das Wort Unterstand, understand. Und ich habe mich dabei ein bisschen beschäftigt mit der deutschen Vorsilbe von verstehen, weil mich interessiert hat, warum es bei understand unterstehen ist. Mhm. Mhm. Und ich bin darauf gekommen, dass dieses unter eigentlich von among, amidst kommt. Ich stehe in den Dingen. Und das deutsche fair eigentlich von einem vor. Ich stehe den Dingen vor und dann verstehe ich sie. Das fand ich so urdeutsch, das fand ich sehr interessant. Und weil man sowieso nichts versteht, bin ich beim Bahnhof gelandet. Teure Freundin, wie ich nach langer Reise Obdach fand, am Bahnhof eher ein Unterstand, umgeben von summenden Gleisen, wie mich das Lärmen der Züge erlöst, kaum dass ich höre, was ich schreibe. Kann dich betören, wo ich bleibe? Drüben auf dem Abstellgleis steht zwischen Schwellen Gras, im Zweifel grün, ansonsten hard to grasp. An der Bahnsteigkante könnte man auch Vorstehen üben. Melde zum Beispiel jetzt auf Perron 2 leichtes Dämmern. Und mehr als der Mann passiert dann eigentlich auch nicht. Das ist dann eine andere Art des Verstehens. Okay. V ist ein gutes Beispiel, weil V ist eigentlich wirklich kein falscher Freund. Also eine Vase ist eine Vase. Und dann kann man aber darüber nachdenken, was sind Wörter und wie verhalten sie sich zu den Dingen. Und daraus kommt das Gedicht, und das ist vor allen Dingen auf Englisch. Vase is a vase is a vase. Und das gilt scheint für jedes Wort, das tiefer ist als breit. Breit. Ornament is not a vase, although it comes with one. Word is, some people come in what they think must be a vase, for they deflower it. What a lack of depth and wit. Ornament, ornament, I understand the ornament. You need a lover who would write a vase a letter. Dear word, you're not a vessel. So geht das? Oder? Ja, wir können es erstmal da lassen. Ja. Ich habe ja immer noch, schreibe immer zu viel auf und ich hätte noch gern weitere, aber wir können ja vielleicht nachher auch nochmal reinspringen. Ich dachte, vielleicht gehen wir jetzt nochmal an den Anfang, das Pferd. Und ich würde dich gerne fragen, wie du eigentlich auf die falschen Freunde kommst oder wie überhaupt, du bist ja auch Übersetzerin, Mehrsprachigkeit in deinem ganzen Werk eine unglaublich große Stellung einnimmt und du dich zwischen verschiedenen Sprachen bewegst und auch nicht nur so, dass du quasi klassisch übersetzt, was man vielleicht als erstes im Kopf hat, wenn man an Übersetzung denkt, als Person, die vielleicht jetzt auch sich nicht jeden Tag mit Übersetzung auseinandersetzt, nämlich, dass man eine Sprache in die andere überträgt. So, aber du bewegst dich ja irgendwie auch dazwischen, also genauso wie hier benutzt du eigentlich mehrere Sprachen in deiner Arbeit auf einmal und auch die falschen Freunde, würde mich interessieren, wie das angefangen hat, dich zu interessieren und was daran und wie du dann da rein geschlittert bist. Ja, angefangen hat dieser Prozess damit, dass ich in New York gelebt habe. Und quasi angefangen habe, zweisprachig zu leben. Also mein Ex-Partner ist aus New York und auch gleichzeitig angefangen habe, aus dem Englischen Texte zu übersetzen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann Englisch, ich habe Englisch studiert, lalala, und merkte dann mal, beim Alltag passieren ganz interessante Sachen. Man macht Fehler, auch wenn man es kann natürlich. Zum Beispiel, ich erinnere mich ganz genau an einen falschen Freund, der gar nicht im Buch ist, irritate. Also wenn man auf Deutsch irritiert ist oder so, das hat mich irritiert. Aber irritiert ist super krass. Ja. Ne? Also es ist wirklich, dann rastet man aus auf Englisch, da hatten wir ein riesiges Missverständnis. Und da habe ich aufgemerkt und dachte, das ist interessant. Was macht das denn für andere Wege des Verstehens und für andere Wege des Sprachdenkens aus, wenn wir die gar nicht ausschalten, diese falschen Freunde, sondern einfach da bleiben, auch an dem Schmerz und da reingehen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich dann nach Hause kam, wieder nach Deutschland, dass mir die Leute gesagt haben, du redest mit Akzent und du mischst Sprache, also dann irgendwie meine sogenannte Muttersprache war auch unterwandert. Und dann habe ich mich sehr viel beschäftigt mit Sprachverlust und Mehrsprachigkeit und überhaupt bin ich da auf den Pfad gekommen, was das eigentlich für ein Verständnis von Sprache ist, das so viel Scham mitbringt, wenn man anfängt, so Fehler zu machen oder mehrsprachig zu leben oder überhaupt die Sprache nicht beherrscht, dieses Beherrschen. Und von dort an bin ich eigentlich direkt reingegangen und dachte, damit will ich jetzt Poesie machen, also mit diesem Bereich zwischen den Sprachen. Und da ich ein bisschen gerne konzeptuell denke, habe ich hier dieses halt so konzeptuell, also eine Art mir selber Regeln gestellt, wie diese Gedichte funktionieren. Ich habe diese Worte, ich schlage die Worte auch nach, gehe tatsächlich in die Etymologie auch rein und merke meistens, die haben nichts miteinander zu tun, es sind reine Zufälle. Nehme aber aus diesem in die Tiefe gehen ganz viel, so wie so Tiefsee, so Netze, Wortmaterial mit, also Redewendungen, Songs, Kindheit, was sich dann alles hochspült irgendwie in den Gedichten oder kombiniert. Beim Übersetzen bin ich dann auch sehr stark in die Richtung gegangen, dass mich das Übersetzen mehrsprachiger Texte interessiert hat natürlich. Weil man erst sagen würde, das ist so unübersetzbar, wie das Sprachenverhältnis da funktioniert, ja? Oder wie die Bewegung im Gedicht passiert. Aber genau das, was dann passiert, was im Deutschen passiert, wie das Deutsche dann sich ja, also meine Sprache, sozusagen deterritorialisiert oder porös wird oder unterwandert wird, dadurch, dass sie so eine Reibung erzeugen muss, finde ich sehr interessant. Denn es ist doch eigentlich so, dass die Muttersprache selbst eine ist, die voller Löcher ist, die angereichert ist mit anderen Sprachen, die gar keine Einsprache in dem Sinne ist. Und irgendwie mehr und mehr ist für mich Poesie machen, eben eigentlich diese Art von Sprache irgendwie ins Gedicht zu rufen. Mhm. Ja, ich musste jetzt nochmal dran denken, im Gespräch kamen wir dann auf dieses Sprichwort, sich ein Ei legen, also sich irgendwie selber ein Problem schaffen oder über ein Problem stolpern. Und eigentlich, das ist total recht, das ist es sehr viel mit Scham behaftet, wenn man diese Fehler macht oder diese Probleme bekommt in der Sprache und überhaupt, sag ich mal, eine Art und Weise des Arbeitens zu finden, vielleicht sogar des Lebens, die das Fehler einlädt oder die Fehler einlädt und sie sich zunutze macht, anfängt mit ihnen zu spielen, also irgendwie was Positives daraus macht, also was ja eigentlich sehr negativ konnotiert ist und mit sehr viel Scham vielleicht auch. Und ich dachte jetzt nochmal, wenn wir zurückgehen, auch auf das die Idee des Nichtverstehens, also wenn man sagt, okay, man könnte das Nichtverstehen, das Problem, den Fehler wirklich akzeptieren, was liegt denn dann auf der anderen Seite, also was eröffnet das eigentlich tatsächlich, wenn man nicht sagt, wie du auch gesagt hast, am Anfang man, bei den falschen Freunden, man sagt, nee, man darf das nicht, wie in der Schule, man darf das nicht, da nicht in die Falle tappen, sozusagen. Yeah, yeah. Und was ist eigentlich dann, was ist die andere Seite, die sich da eröffnet, was vielleicht auch in die Richtung geht, Poesie der Zukunft oder die Idee, ja, was... Ja, das wissen steht. Wir nicht, ne? Nee. Genau, aber dass wir einfach, eine Art Text machen oder Kunst machen, bei der im Grunde eigentlich das wirkliche Gedicht erst entsteht, im Kopf des Lesers, der Leserin. Mhm. Das ist ja oft eigentlich so bei Lyrik, dass man sagt, ja, dieses Bild oder diese Konnotation oder diese Erinnerung, die wird vom Gedicht wachgerufen und entsteht erst im Kopf oder auch im Körper des Rezipienten. Mhm. Und bei diesen Gedichten ist es aber vielleicht noch stärker so. Mhm. Es gibt natürlich... Man kann sich das spielerisch alles entziffern und man kann spielerisch diese Wege gehen. Aber es entsteht dann noch einfach was ganz anderes und das hat nicht mit dem zu tun, was in der Schule gelehrt wird, was Lyrik ist oder was Sprache sein muss, sondern es ist sehr, sehr viel offener. Und es ist eigentlich offener, weil es also was auf der anderen Seite steht, ist vielleicht ein Prozess, bei dem wieder erst was entsteht. Weil man sich anders mit Sprache beschäftigt oder weil man vielleicht die Welt oder eine Redewendung anders sieht, nachdem man einmal so auf den Kopf gestellt wurde. Tatsächlich habe ich auch schon viele neue falsche Freunde geschenkt bekommen von Leserinnen und Lesern, die sagen, ah, das, super, ja. Genau, also wenn du es noch weiter schreibst oder nochmal schreibst, dann das fällt mir noch ein und diesen gibt es noch und so weiter. Also es ist immer weiter, es hört nicht auf und tatsächlich, wenn es übersetzt wird, das, was scheinbar unübersetzbar ist, geht es ja auch weiter. Also es gibt eine portugiesische Übersetzung, die mit falschen Freunden zwischen Spanisch und Portugiesisch spielt in Brasilien. Es gibt auch so eine kleine Ausgabe mit Englischen, ein paar Versionen, die halt das eigentlich die Methode erst die Methode übersetzen, also sich selber falsche Freunde nehmen und dann im Grunde ein neues Gedicht schreiben. Also es ist so eine, genau, das ist wirklich Poesie der Zukunft, weil es sich immer weiter schreibt als Struktur. Ja, das ist super interessant, wo du das auch erwähnt hattest im Gespräch, eigentlich die Idee als Übersetzung, als gar nicht als Übertragung, sondern eigentlich als Weiterschreiben, dass immer was Neues dazukommt und insofern vielleicht auch dieses Mehrsprachige dann auch was Mehrstimmiges kriegt. Genau. Und insofern irgendwie auch nochmal darauf verweist, auf die kollektive Gemachtheit von Sprache oder so, oder dass wir natürlich nicht alleine Bedeutungen bestimmen können. Beziehungsweise wir können es aber vielleicht nur sehr flüchtig, es wird dann sehr schnell wieder zerschrieben vielleicht. Und da musste ich auch noch, also als ich deine Gedichte dann nochmal gelesen habe, dachte ich auch, fand ich es auch ganz schön mutig, wie viel, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber Alltagssprache du verwendest oder, sag ich mal, Sachen, die man vielleicht so, oh, das war voll crazy, also dass man genau diese Zweisprachigkeit hat man ja auch selber in die eigene Sprache schon lange aufgenommen. Ja, es gibt so viele englische Wörter oder Anglizismen und sicherlich auch in anderen Sprachen ist das genauso. Und dass gerade noch mal ein Ort ist, der sich so schnell verändert auch, was gesagt wird oder was nicht. Und ich dachte, oder es fiel mir dann noch mal auf, wie, ich weiß gar nicht, ob du das annimmst, aber wie stark das präsent ist und dass du auch gar genau das, oder auch irgendwo spießig über die Abkürzung OMG, also oh mein Gott, dachte ich ja. Und dachte ich noch mal, was, wie du zu deinen Gedichten kommst oder was für eine Sprache für dich darin eine Rolle spielt. Auf der einen Seite betreibst du auch viel Recherche, ja, warst in Archiven und gehst wirklich in die Tiefe. Und dann scheint es da aber auch so einen größeren Radar zu geben von Sprache, der dich umgibt, wie vielleicht auch von deinen Kindern heute Morgen, die falsche Freunde benutzen. Ja. Das ist eine interessante Beobachtung. Der Impuls ist natürlich da, diese Worte reinzunehmen. Und das crazy habe ich noch nicht im Gedicht, aber es muss ein richtig gutes Gedicht sein, damit das funktioniert. Ich würde sagen, wenn ich solche Wörter benutze, zum Beispiel Wordies oder so, auch, dass die nie als Alltagssprache tatsächlich im Gedicht stehen, sondern dass sie eigentlich auch immer durch das Nachbarwort oder durch eine andere Sache verfremdet oder thematisiert werden. Also bei dem Vase zum Beispiel, Word is, heißt eigentlich, also man sagt, aber es geht ja auch darum, was ist ein Wort eigentlich? Und wird dann am Ende wieder aufgenommen, Word, you're not a vessel, du bist kein Gefäß, du bist nicht ein Gefäß, in das wir Bedeutung machen, sondern du bist selber ein Objekt. Und ich spiele mit diesen Wortobjekten auch oft. Und wenn OMG in dem anderen Gedicht drin ist, dann weil es da eine Umgebung geht von ganz viel OMG, weil es da um diese Knots, um diese Knoten geht. Und also ich schreibe tatsächlich, nehme Worte tatsächlich sehr wie Dinge, wie Objekte wahr und spiele auch ganz oft mit den Buchstaben, auch wenn es so auf der einen Seite aussieht wie ein Alltagswort, hat es dann, klappt dann darunter, klappen eigentlich ganz viele andere Beziehungen auf. Und es wird nie als solches benutzt. Das finde ich auch wichtig. Also ich finde wichtig, dass wir, also für mich ist Spiel auch immer Sprachkritik. Dass nichts wirklich als bare Münze einfach ins Gedicht genommen wird und dieser ganze Alltagsschrott, den wir mit der Sprache irgendwie transportieren, nicht reingeht, sondern nochmal umgewendet wird, angeguckt. Also Schrott kann schon rein, aber wird dann wieder, weißt du, verschrottet sozusagen. Ja, genau. Und wieder verschrottet und dann Stroh zu Gold und so. Oder dass wir das im Gedicht eben oder im poetischen Sprechen eigentlich man auch eine Distanz einnehmen kann, um sich das anzugucken im Spiel, was das ist. Und es auf jeden Fall verschieben, verfremden, aus diesem Alltagsschrott rausnehmen und wieder was anderes draus machen. Ja, das erinnert mich jetzt auch nochmal, also wenn du sagst, Worte wie Objekte verwenden, diese falschen Freunde hier sind ja aber eigentlich auch gute Verwandte, in dem Sinn, dass sie diese, also es gibt ja immer eine Verwandtschaft im Sinne von Klang hauptsächlich, also oder sehr oft zumindest. Und ich dachte aber noch so interessant, wenn, weil diese Verwandtschaft natürlich kein Original hat oder kein Origin, ist vielleicht auch ein falscher Fall. Ja, genau. Also es ist eigentlich eine Verwandtschaft, die irgendwie durch ja wie so eine Art Sympathie entsteht oder einen Gleichklang oder irgendeine Harmonie vielleicht oder irgendwie so, die natürlich imaginiert ist, ja, oder, aber sie ist da, sie präsentiert sich einem. Und ich dachte, vielleicht wäre das ein guter Moment, wenn wir über Origins und ausgedachte Herkünfte nachdenken, vielleicht zu diesem zweiten Teil zu kommen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was zuerst, die Mathe-Task oder die Calamity Jane Vielleicht vielleicht mal Calamity Jane, also ganz kurz, so kann ich vielleicht mal anlesen, erzählen. Origins, genau, Verwandtschaft. Ich finde das total, also diese falsche Freunde-Geschichte, die ich mache, ist tatsächlich genauso eine Art Verwandtschaft zwischen Sprachen herzustellen, aber nicht auf der Basis der gemeinsamen Sprachwurzeln, die es ja gibt, ja. Auch wenn man ganz zum Schluss geht, dann ist ja immer, dann gibt es den Asterix vor dem Wort, das ist die mögliche Form. Also es ist ja nie richtig, es ist auch, man geht dann eigentlich in Ursprünge, es gibt einen tollen Essay über diesen Asterix, der sagt, das ist eigentlich, der steht für das Vergessen davor. Und wir fangen eigentlich alle an mit Vergessen. Babel ist auch eine Art Vergessen, Turm zu Babel. Und dann beginnen wir wieder zu sprechen. Aber in dem Vergessen ist die Mehrsprachigkeit enthalten. Mhm. Was ich mache, ist dann eigentlich, also Verwandtschaftssysteme herzustellen, genau auf der Basis von Ähnlichkeit, weil ich mir denke, wenn ich einmal diese Beziehung sehe, und dann denke, die haben doch was miteinander zu tun, diese Worte, dann gelingt es mir, die Welt ein ganz klein wenig anders zu denken. Mhm. Ich habe neulich nochmal darüber nachgedacht und dann dachte ich, ja, wie unterscheidet sich das jetzt aber von, sagen wir, Fake News oder von Leuten, die einfach zwei Sachen randomly zusammendenken und dann das als ihre Wirklichkeit nehmen. Ja. Das meine ich ja nicht. Ich meine nicht, dass Bedeutungen eine feste Wahrheit sind, die ich damit etabliere, indem ich Elf und Enkel zusammentun, ja. Mhm. Sondern das geht eigentlich eher wieder um dieses Prozesshafte, um dieses Anstoßen von einmal um die Ecke denken und sich was Neues denken. Das heißt, es spielt immer eine Rolle, dieses Fabulieren von Verwandtschaft auch. Und in meinem letzten Buch, ich zeige es hier einmal hoch, Mother Task oder Mutter Task, geht es nochmal viel darum, auch, aber diesmal in Bezug auch auf Mutterschaft oder Töchterschaft, im Großen und Ganzen die Muttersprache aufzulösen, so wie auch Mutterschaft oder Elternschaft eine leicht Auflösungstendenz hat im Leben, ja? Weil sobald die eigenen Grenzen sich einfach irgendwie auflösen oder anders anfühlen. Und mich beschäftigt auch das Thema Erfinden von Verwandtschaft, Erfinden von Mutter- oder Töchterschaft. Und vor längerer Zeit bin ich gestoßen auf eine Geschichte, nämlich die Geschichte von Calamity Jane, als ich in den USA war, habe ich dazu recherchiert, der berühmten Westernheldin, die wie hieß jetzt nochmal ihr Freund? Wild Bill. Okay, schneiden wir raus. Mit ihrem Freund. Eine der angesagtesten Westernhelden war und die halt sehr natürlich legendenbehaftet war. Und 1941 meldete sich eine Frau im amerikanischen Radio, in der Radiosendung We the People und sagte, ich bin die Tochter von Calamity Jane, ich habe ein Tagebuch, das meine Mutter mir geschrieben hat und Briefe, ich habe eine Waffe und eine Brosche von ihr und ich kann das also beweisen. Und schickte das dann ein, Historiker guckten sich das an, waren erst skeptisch und fanden das aber dann doch sehr echt, weil da Informationen drin standen, die eigentlich niemand gewusst haben kann und haben das also geglaubt und Juchheißer, damit eben ein neues Bild von dieser sehr rauen, untypischen Frau kreiert, nämlich dass sie Mutter war. Und das hat natürlich dann alle wahnsinnig erleichtert, wenn man so eine heteronormative, patriarchale Geschichte wieder um sie weben konnte. So. Und ich bin auch so ein ganz kleines Büchlein gestoßen, wo die Briefe von Calamity Jane an ihre Tochter eben veröffentlicht wurden. Und mich hat dieses eigentlich das Begehren der Tochter interessiert. Warum will sie die Tochter von dieser Frau sein? Sie war eine Schullehrerin in Montana, schon Mitte 40. Vielleicht gab es monetäre Gründe, ne? Also sie hat dann natürlich das verkaufen können, sie hat dann reisen können und immer von ihrer Mutter erzählen können. Aber es steckt auch so eine große Einsamkeit da drin. Und in diesen Briefen, die habe ich mir vorgenommen und habe etwas gemacht mit ihnen. Ich habe also quasi auch eine Art übersetzendes Dichten gemacht, nämlich ich habe die Briefe genommen, hier sieht man so eine kleine Seite, das war so ein kleines Heftchen, und habe von jeder Seite nur ein paar Worte mir genommen und daraus ein Gedicht gemacht. Erasure-Verfahren nennt man das, wenn man den Rest des Textes einfach wegmacht oder sich wegdenkt. Und in diesen Texten, die dann übrig bleiben, gibt es eine Jane und eine Janie, die Tochter und die Mutter. Man weiß aber eigentlich nicht mehr genau, wer wen erfindet. Und ich lese jetzt vielleicht mal fünf, die sind ganz klein auch, oder so, davon vor. For adventure and excitement, change your name to Jane. For Jane, in fact, I am my horse. His eyes. There are thousands of them. And it won't hurt to be the only human being on this page across the plains. My campfire changed your name to Jane. Dear Jane, I sometimes find it impossible to be you, such a little mother. You are older than the greatest hero on earth, and still troublesome, hidden in the dead soldiers' heads. Another played that part, a different Jane, a little less than a post office. The Black Hills brought mail to you, a copy of Jane. I now take my pen. I'm sorry, I ain't got any other. In plain words, the woman really was our experience. So I kept my good health and my sense of war. I will write the next time. There is a heaven for horses. There are no cold winters, Jane. Die sind eigentlich ganz traurig. Ich finde die alle ganz traurig. genau, und diese... Und, so. Soll ich noch eins lesen? Ich finde eigentlich dieses. Ich habe ein Alias, Jane Flo. Und Jane Flo hat dann auf Englisch als Einleitung ein Gedicht über diese Mutter-Tochter-Geschichte geschrieben. Und das hat dann Uliana Wolf übersetzt. Und ich würde jetzt mal diese Übersetzung lesen. Das englische Original heißt Poem on Air. Und es heißt eben sowohl auf Sendung, also im Radio, aber auch über Luft. Und deswegen hat es jetzt zwei Titel auf Englisch, weil die Übersetzung konnte sich nicht entscheiden. Gedicht auf Sendung, Gedicht über Luft. Es war das Radio also, We the People, am Muttertag 1941, das uns erzählte von Calamity Jane, einer Mutter mit Stift und ihr Pony hieß Satan. Es machte nichts, dass sie erfunden war von einer Tochter. Wir alle waren's, doch nie so sachte, so fake. Yes, Jack, wir alle faken's. Der Tag bricht an und als die Wellen lauthals Ahnen senden über Buckelwege Land, werden alle die Legenden, die sie war, wie weit im Traum verstreute Rinder, ins Ohr geschnalzt von einer Stimme wie Tochter, wilde Wolle, ihr Wunsch nach Kunde von Abkunft, Comartier, nach Niemalskunft. Eine Hutnadel hat sie, dies zu beweisen, schöne Handschrift, Ferrotypie. O driftende Nacht, Steigbügel der Sterne, rasselnd, o Turnschuh und Brustmilch, weiß wie Schnitte in Kakteen. Wer sagt, die Bindung einer Mutter an ihr Kind sei schizophrener, sei Sprachquell mehr als die Liebe einer Tochter für Western Plains. Kleine, verrückte Symbiose, die sich stillt. Vertrautes Flüsschen gegen alle Zweifler, ihre losen Zungen, auch Papiergewichte, kriegerische Schnipsel, befleckte Quellen. Und wer hat kein Herz für die alten Leute? Ich musste immer schuften, um zu überleben. Es ist okay, wenn ich nicht allzu lange lebe. Es ist okay, Jane. Jetzt, da du verdoppelt bist. Steck die Hutnadel auf. Die Winde sind rau. Die Sendung ist aus. Die Bäume, die Bäume. Danke. Wie schön. Ich dachte jetzt gerade nochmal, dass du gesagt hast, auch, es etwas Trauriges und das höre ich auch. Und dachte ich, ja, das ist schon auch schwierig, also es ist natürlich schon auch schwierig, wenn man das vorschlägt, sag ich mal, mit diesen anderen Verwandtschaften oder so, weil natürlich gibt es immer eine unendliche Sehnsucht nach Herkunft, oder? Oder nach, ja, also, da, so, und das kommt ja vielleicht auch da zum Ausdruck, also vielleicht sogar eine sehr verzweifelte Sehnsucht, irgendwo hinzugehören, ja. Und wohin zu gehören, wo man vielleicht auch sich selber richtig fühlt und sie in dem Fall bei Calamity Jane, warum auch immer sie diese Verwandtschaft gesehen hat. Ja. Und das eben gar nicht so einfach ist, das dann dagegen zu setzen und zu sagen, ah, man sucht auch ein Stück weit den Verlust der Muttersprache oder dieser Herkunft. Ja. Und sucht diese Destabilisierung. Oder ich dachte nochmal, da ist einfach ein extremer... ist eigentlich schon ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn man das ernst nimmt. Ja, ja, es ist ein schwieriges Unterfangen und man kann natürlich es nicht verallgemeinern als Konzept für irgendeine große Befreiung, weil je nach individueller Biografie, je nach Herkunft, je nach Fluchtgeschichte stehen ja unglaubliche Verluste und unglaubliche Trauer und Schmerzen auch dem im Weg. Und für viele Menschen, die ins Exil gehen, ist ja die Muttersprache quasi ein ganz wichtiger Moment, um an einer Art Heimat festzuhalten, die sie nur noch sprachlich haben. Das will ich auf gar keinen Fall sozusagen mit meiner Erosion der Muttersprache in Frage stellen. Was aber vielleicht wichtig ist, dabei zu denken, ist, dass auf der anderen Seite, und das haben wir halt mit den Nationalstaaten in Europa und mit der Entkopplung der Entwicklung von Nationalsprache und Nationalstaaten sehr stark, dass es auch ein Diktat gibt, dass die Herkunft diktiert wird von einer bestimmten Sprache oder man durch die Sprache gebunden ist, auch schon mit Belastung. Und die Sprache hat sehr, sehr viel Ballast, unsere deutsche Sprache hier. Und die liegt, kennt man das LTI als Erinnerung an die ballastische Sprache hier. sodass das keine friedliche und unhinterfragte irgendwie Herkunft sein sollte niemals. Und man eben auch nach den Diktaten und den Grenzregimes fragen muss, die einen da irgendwo hinstecken. Und dass man das nicht als gegeben nehmen muss, ist vielleicht der wichtige Gedanke. Ja. Aber man kann es natürlich nicht verallgemeinern und sagen, hey, ja, let's all invent Herkunft und so. Ja, nee, total. Ja, ich dachte auch mal, wie du vorher auch schon gesagt hast, wenn man sagt, Sprache wird quasi von gewissen Machtstrukturen und ist von Machtstrukturen durchsetzt, wird aber vielleicht auch von Propaganda, Werbung und all das, von dem wir im Moment umgeben sind, also so sehr viel Sprache in sehr vielen Kontexten, die sehr voreingenommen ist schon. Und wie man sich da eigentlich rausschreibt und für was das dann doch wieder, ich habe hier auch dieses Buch von Monika Rink, Risiko und Idiotie, und hier sagt sie, irgendwann kommt sie auch nochmal aufs Verstehen zu sprechen und sagt, wenn man alles versteht, gibt es auch keine Überraschung mehr und kein Erstaunen, und in dem Moment wird die Sprache vielleicht zur Werbung für etwas, auch wenn sie vielleicht selbst keine Werbung ist, aber dieses für was ist eigentlich bleibt am Ende doch sehr offen und vielleicht auch ein Stück weit individuell. Also, oder je nach, wie du auch sagst, jeder kommt, hat eine andere Erfahrung mit Herkunft, Muttersprache und so weiter und so fort. Ja, und das... also vielleicht kann man das nochmal so verallgemeinern, dass, wenn du auch Propaganda oder Werbung ansprichst, die Sprache, die uns da verkauft wird oder die uns um die Ohren gehauen wird, die muss halt immer bedeuten. Ne? Also sie ist von der Bedeutung, also Begriffe, die eine bestimmte Bedeutung haben, und wenn man, man sozusagen das innerlich unterschreibt, wird von dieser, alles muss immer bedeuten und alles muss verstanden werden. Und was Poesie macht, ist eben erstmal, das kommen wir wieder zur Wessen, zur Vase zurück, dass Worte und Sprache auch Spielfeld sind, Objekte sind, die auch anders mit uns und Körper und Umwelt in Verbindung treten als nur durch Bedeutung, sondern durch Klang, durch sonore, durch den Körper gehende Vibrationen, durch Atem. Und dass all diese Dinge auch geteilt werden und dass all diese Dinge auch im Gedicht oder in Sprache, im Text uns erstmal begegnen und Vergnügen bereiten können. Ja. Weil es geht nicht darum, auch bei diesen falschen Freunden oder bei den anderen, dass alles sofort dieses Sprachspiel verstanden wird und so weiter, sondern dass es ein Vergnügen gibt, auch lost zu sein, sich zu verlieren, auch einem Klang zu folgen und erstmal nur ein Sprachereignis zu haben, so, ja. Ohne dass es sofort verstanden, verwertet, übersetzt in irgendeine Wertstruktur eingeführt werden muss. Ja, total spannend mit dem mit der Bedeutung, dass all diese Sprache, die einem so alltäglich um die Ohren gehauen wird, Bedeutung braucht oder natürlich was von einem will. Ich denke manchmal, das ist eine sehr persönliche Beobachtung, ich habe keine Ahnung, ob die stimmt, aber ich habe manchmal das Gefühl, weil ich auch mit Jugendlichen zusammenarbeite, mit denen Schreibworkshops und Experimente mache, ich manchmal das Gefühl habe, es gibt vielleicht heute so eine Tendenz, alles sehr wortwörtlich zu nehmen. Ja. Also was das vielleicht macht, diese Internetsprache auch oder so, ist auf eine Wortwörtlichkeit zu pochen, die genau das nicht mehr macht, was du jetzt so schön ausgeführt hast, nämlich das irgendwie offen zu lassen oder auch einfach Spaß daran zu haben. Mhm. Also so Spaß wieder einzuführen an der Sprache. Ja, dann das ist ein total, total spannender Aspekt. Vielleicht nochmal. Oder vielleicht können wir so auch nochmal auf das Stichwort sich nicht entscheiden zurückkommen. Was du vorher erwähnt hattest bei diesem Gedicht, dass die Übersetzerin hat sich nicht entschieden. Auch total mutig, weil heute soll man sich ja die ganze Zeit entscheiden und irgendwie so für seine Entscheidungen einstehen. Und das ist auch eine Art und Weise, ja, wie so irgendwas aus dem Weg zu gehen oder Widerstand zu leisten gegen eine gewisse Aufforderung. Und wir hatten da diese Gedichte von dir gelesen, wo du auch was Ähnliches machst. Wo ich mich nicht entscheide oder wo du mich scheitere. A failure, ein Fallen, ein Scheitern der Übersetzung auch hier. Und das leitet eigentlich richtig toll über jetzt auch wieder zur Poesie der Zukunft, nämlich diesmal der Kinder, die ja, wenn man, ja, die mit Sprache aufwachsen, die einerseits, alles geht kaputt, keiner liest mehr und so weiter, aber eben gleichzeitig mehrsprachig vernetzt und die man eben, wie du sagst, glaube ich, durchs Spiel eigentlich wieder ihnen etwas habhaft machen kann. Also nicht, dass sie das Sagen haben, aber dass sie die Sprache haben. Ja. Und mit der Schwinken. Und in diesem Buch gibt es einen letzten Zyklus, der heißt Grammar Girls. Und die Grammar Girls sind so ein bisschen, die ist vielleicht die Sprache der Zukunft. Da gibt es eine Infantin, die spuckt, übersetzt, wächst und spricht am Ende. Und macht halt verschiedene Dinge. Und das Wort Grammar Girls habe ich nicht selber erfunden, sondern kommt aus einem Gedicht von der amerikanischen Dichterin Rosemary Waldrop, die in Deutschland geboren wurde, in Amerika lebt, auf Englisch schreibt. Und das ist so ein ziemlich, auch im ersten Blick, unübersetzbarer Satz. Ich lese das Zitat kurz mal vor. Eigentlich geht es in dem Zitat darum, dass das englische Wort Grammatik, in einer etymologischen Schleife bei Glamour landet. Ich lese das Zitat mal vor. Middle-English grammar or book learning came to mean occult or magical lore, and through one Scottish dialect form has emerged in our present English as glamour. Und dann kommt der Satz: Grammar girls with words that spell power to cast spells. Vielleicht kannst du es direkt nochmal sagen. Genau. Grammar girls with words that spell power to cast spells. Und hier passiert Folgendes, dass die Doppelbedeutung von spell, nämlich einmal Bannspruch, Zauberspruch und Buchstabieren drinsteckt. Also diese Grammar Girls mit Wörtern, die Macht buchstabieren, um Zaubersprüche zu sprechen. So, klingt richtig doof, so auf Deutsch, ne? Und kann man eigentlich nicht machen. Aber ich dachte, ach Mist, es muss doch irgendwie gehen, und deshalb habe ich quasi, weil es nicht geht, also scheitern, aber auch nicht entscheiden, ganz viele verschiedene Varianten zu einem Gedicht gemacht. Und dieses Gedicht heißt Die Infantin übersetzt. Grammar Girls buchstabieren Macht mit Wörtern und machen Magie. Grammar Girls buchstabieren mit Wörtern, das macht Magie Macht. Grammar Girls stapeln Buchmacht mit Wörtern, um Magie zu machen. Grammar Girls würden Buchstabensuppe machen, aber hassen Magie. Grammar Girls schreiben Wörter zu Zeichen zum Zaubern. Grammar Girls schrauben Song zögern an zaumigen Weichen. Grammar Girls zögen Schreiben zaudernden Zeichen vor. Grammar Girls zupfen Schreibzöglinge feste am Ohr. Also quasi, ne, die zweite Strophe ist einfach, was macht, was wenn man es ganz anders macht? Und dann gibt es wieder den Motor, der sich eigentlich immer weiter schreibt. Ja. Das ist die Infantin. Mm. Darfst du dir das als Übersetzerin auch erlauben, so wie du es deiner Übersetzerin erlaubt hast? Oder darfst du das nur als Poetin dich nicht zu entscheiden? Als Übersetzerin, wenn es in den Druck geht, muss man sich schon irgendwann entscheiden. Es gibt natürlich, gerade bei Lyrik, gibt es Publikationen, die mehrere Versionen haben. Manchmal natürlich auch von mehreren Übersetzern mehrere Versionen. Das sind dann kostspielige und tolle Ausgaben. Oder nicht immer kostspielig, aber weil sie einen bestimmten Schwerpunkt setzen. Ja. Weil sie sagen, wir wollen den Prozess zeigen und genau diesen Weg zwischen den Sprachen und nicht das fertige Ding, als wäre es auf Deutsch geschrieben worden. Mhm. Aber wenn ich sozusagen eine Lyriker übersetze, muss ich irgendwann mich doch entscheiden. Meistens. Und sobald das Buch gedruckt ist oder sobald noch das Manuskript abgelegt ist, fange ich schon wieder an. Also und schreibe dann teilweise in die übersetzten Bücher auch andere Versionen ein. Und wenn ich eine Lesung mache, dann lese ich manchmal die andere Version, weil es ist ein Prozess. Aber gerade in dieser, wenn ich translinguale Lyrik übersetze, also zum Beispiel gibt es einen amerikanischen Lyriker, Eugene Ostashevsky, aus Leningrad stammt, der jetzt in Berlin lebt, der auch sehr stark von den russischen Formalisten inspiriert, wortspielerisch und mit den Wortobjekten arbeitet und russisch, deutsch, englisch, manchmal italienisch Wortspiele macht. Und da muss ich sehr, sehr viel ausprobieren natürlich und manchmal stelle ich mir vor, dass ich das gerne mit diesen Varianten auch übersetze. Meistens aber entscheide ich mich für eine. Meistens gibt es doch eine, die besser ist als andere. Du hast auch diese wie spricht man es eigentlich richtig aus? Matrioschka. Ja. Also. Mitgebracht. Und ich muss jetzt nochmal dran denken, dass dieser zweite Teil für uns sich auch an diesem Sprichwort oder diesem Henne-Ei-Problem entlang. Haben wir uns ein bisschen entlang gehandelt in diesem zweiten Teil als Idee eben von Herkunft, Töchter, Mütter vielleicht, irgendwie sowas. Mhm. Und du hast dann auch erzählt, dass diese, die darf da nicht ins Loch fallen. Nee, ja. Obwohl die sind ja... Hier sind sie zu. Ja, da gibt es auch welche. Die letzte ist die Pionierin, meintest du? Ja, genau. Also ich habe das jetzt einfach mal als Anschauung und ich wollte auch wirklich mal gucken, ob das ein Eierbecher sein kann. Das, ich finde das ganz gut hier, sieht man das? Ja. Die ist ja sicherlich bekannt. Ich dachte, wenn wir im Eierhäuschen aus Berlin sind, müssen wir eigentlich wirklich diese Matrioschka. Also, man macht die auseinander und die kleinste, diese hier ist jetzt wirklich interessant, die kleinste kann man ja nicht mehr auseinander machen, die ist auch nicht hohl, sondern die ist fest. Und diese hier ist auch sehr eng. Die sieht nicht so glücklich aus. Wie so ein Daumen, der eigentlich als Puppe verwandelt wurde und darüber echt unglücklich ist. Die runzelt so die Stirn. Und was ich hier gerade jetzt mache, wenn ich die zusammen mache, ist, dass ich versuche, dass die Schürze, also das Muster, das untere, auf das obere passend zu drehen. Ne? Weil sonst stört das irgendwie. Muss man machen und das ist manchmal ein bisschen schwer. Und darum geht es auch in dem Gedichtzyklus, den ich jetzt vorlese, weil da ist die Matrioschka, dieses ein anderes Bild, also wieder quasi eine Übersetzung für mich, um nachzudenken darüber, wie wir mit unseren Generationen, mit unseren Müttern und Töchtern, unseren Großmüttern ineinander verschachtelt sind und eigentlich ab dem bestimmten Punkt nicht mehr genau wissen, wenn man sich wirklich fragt, wer ist eigentlich wir und wer ist die davor und wer ist die davor? Oder ist es jetzt schon meine Tochter? Oder ja, man hat immer den Moment, oh, ich bin wie meine Mutter, aber ich meine noch was anderes. Ich meine tatsächlich, wo kommen eigentlich unsere Aufträge her? Wo kommt eigentlich unser Auserwählen her? Also Weitergabe von Traumata oder Weitergabe von Abwehrmechanismen oder Weitergabe von Ich oder auch Sehnsüchten, die alle eigentlich über mehrere Generationen gehen. Und das ist für mich diese, Matryoshka war für mich ein Bild, um darüber nachzudenken. Ich bin also aus Ost-Berlin und bin auch mit Matryoshkas aufgewachsen. Diese hier ist aber tatsächlich ein späteres Geschenk von jemandem. Und diese Matryoshkas, haben zwei Teile. Also oben gibt es einen normalen Gedichtzyklus und unten gibt es dann noch das sogenannte Matryoshka-Material, was quasi nicht in die Puppe mit reingepasst hat. Das lese ich dann danach im Anschluss. Matryoshkas 1. Klappst du uns auf, springt eine Tochter raus und aus der weit geklappten Tochter wieder eine kleinere bis hin zur letzten, die ist hart und ohne Mittelnaht. Setzt du von hier aus wieder ineinander unsere Schar, wirst sehen du, dass jede Mutter ihre eigene Mutter war. 2. Und wenn du uns zusammensetzt, vergiss die Allerkleinste nicht. Und wenn du unsere Bäuche flickst, vergiss bloß nicht, die Ritzen an der dicksten Stelle richtig hinzudrehen, bis ein Obenmuster auf sein Untenmuster passt. Sonst droht, sagt man, ein Unglück, und zwar lückenlos, die ganze Ahnenfront hinab mit ihrem bunten, wunderlichen Lack. 3. Und wenn du dieses Märchen übersetzen willst in unsere Stimmen, musst du wissen, wir erinnern nicht warum. Weil Risse und Geschicke, die nicht aufeinander passen, da man zwischendurch was ausgelassen, lauter kleine Weisen machen, weil Wunde bleibt, der unversöhnte Mittelstrich, in den die Muster rinnen, heillos und verrückt, wie in einem Schürzengraben, voller matter Farben, ohne Weichheitszeichen, Matsch. 4. Es war oder hatte aber die kleinste der Töchter, also feinste der Matryoshkas, keine Mutter. Für sie gab es kein Match, darum sagte man allgemein Pech. Doch halt, die Kleinste war nie alt, müd, betrübt. Wir nannten sie die innere Pionierin. Ohne ihren kindlichen Gemeinsinn wären wir in keiner Story drin. Ihr Halstuch glänzte uns vertraut wie blau gefärbtes Mäusefell, eine Art allerlei Rau, angereichert mit vielen Schichten, Futter. Das sahst du getragen auf keinem Appell. Es floss nur wirbelnd hier in unserer Mitte. 5. Und wenn du dieses Wirbeln finden willst, wenn du verstehen willst, wo wir geschickt versteckten, unser Musenkind im Mäusefell drin, also die Mutter der inneren Pionierin, also unseren Lilliputten oder unkaputtbaren Gemeinsinn, dann merkte dies genau. Sie sitzt auf einer Nadelspitze und diese Spitze steckt in einem Ei. Das Ei hängt in einer Ente, die Ente haust im Hasen, der Hasen ist im geschmiedeten Kästchen, also Kettchen, hängt in einer Buche und die Buche wächst im Wald der Ähnlichkeit, den du besuchen kannst, ganz ohne Mikroskop. Bloß eine Puppe brauchst du, steckbar wie ein Mutterteleskop. Schön, jetzt ist das Ei auch noch aufgetaucht. Ich erinnere mich noch, wie es im Gespräch gab, so meinst, ich habe noch ein Ei gefunden. Ja. Und dieses Ei ist aus dem Zaubermärchen vom unsterblichen Koschei. Ich habe als Kind sehr viele Märchen gelesen und dieses ist eins, wo das Ungeheuer, der Koschei, seinen, entweder je nach Version, seinen Tod oder seine Angst versteckt, außerhalb des Körpers, oder sein Herz. Mhm. Und zwar in dieser sehr komplizierten Versteckreihe, die ich gerade vorgelesen habe. Meistens dann noch unter, im Wasser und ganz tief. Ja. Genau. Ich lese mal noch schnell das Matrioschka-Material. Sehr gerne. Die Frage ist, wer wo was drin und ob das weich wie Mutter oder ist das Futter von anderen drin, die härter sind oder sind härter auch Mutter? Also mutierte Futter von dir drin, in älteren Schichten, was du aber nicht weißt, weshalb du bei dir selber anders heißt, gefüttert oder auch gefoppt. Die Frage ist, wer wo was drin und ob das Hüllen von außen, die dich protekten mit gemaltem Lack, in Schichten, die dich ausgemacht, oder ob das Morphind in dir drinnen haust, wie ungeordnete Geschichtenhacks, wo du das Innere nicht mehr bist, aber so heißt, jedenfalls, soweit du noch was weißt. Die Frage ist, ob diese Liebe ist wie 40 Schwestern zart und weich, Achmatova, oder ob die Liebe höchstens bis zum Delirieren in der Pförtnerloge reicht, Derrida, weil die Schwestern voller Madness drinnen tanzen auf dem Ball mit doppelten zerschossenen Kofferboden oder Sohlen. Die Frage ist, ob du da drin bist als dein eigenes Futter oder wurdest du gefüttert mit dem Fodder, Fopper von anderen außenrum, von was ihnen passte oder was ihnen zufuhr, ihren gemalten Mustern und den Trennstrichen am Bauch, also von ihrem Past, ihrem gefährlichen, ungefähren Futur. Die Frage ist, sind Töchter Punkte, Deutsch, Deutsch, Deutsch, oder sind Mütter Zündhölzer, Matches aus Birke, Espe, Lerche, Linde, und darum sieht, wer drinnen sitzt im Bauch, die Muster nie, doch außen leuchtet fabelhaft der Lack, Kette aus Patterns, Kette aus Patterns, Kette aus Patterns. Die Frage ist, welcher Lack, welche Macke? Nur meine Liebe schert das nicht, die ist wie 40 Puppen, zart und weich. Jetzt die Frage, ob wir noch ein... Nee, ob wir, wie viel Zeit wir noch haben, beziehungsweise ich weiß nicht ganz, wann wir angefangen haben. Also wir haben jetzt noch 7 Minuten. Oh, okay, also vielleicht mache ich so, ich habe noch so eine, so entweder oder Antwort- oder Schweigfrage, also so einen schnellen Schluss. Ja. Ich jetzt nochmal dachte, irgendwie finde ich es sehr schön, oder ich, also es gibt ja immer die eine Person in der Familie, die das dann irgendwie durchbricht und dadurch, also so Sachen, die weitergegeben werden, vielleicht auch gewisse Traumata und dadurch oft auch alle anderen durcheinander bringt, so rückwirkend oder sehr irritiert oder gar irritated, irritated sozusagen, sehr gegen sich aufbringt vielleicht auch. Und da dachte ich vielleicht, als letztes gar keine Frage zur Poesie, sondern an deine Arbeitsweise, was du da eigentlich machst. Ich muss es nochmal sagen, ich fand es super schön, wo du vorher gesagt hast, nicht das Sagen haben, aber die Sprache haben. Vielleicht sogar freiwillig auf Sagen verzichten oder auf das Sagen haben verzichten. Und ich finde es sehr erstaunlich, oder was mir in deiner Arbeit schon sehr entgegenspringt, ist diese Struktur, oder dass du dir wie so Scores suchst, quasi Aufgaben oder ganz gewisse Strukturen oder Motive, anhand du dann gewisse Inhalte verwendest oder eben auch andersrum. Und das wäre vielleicht die Frage, die möglicherweise ein bisschen so alt und vielleicht auch fad ist wie die Henne-Ei-Frage, aber zu einer interessanten Antwort vielleicht führen kann. Nämlich wie, ob die Struktur für dich zuerst kommt oder der Inhalt oder wie die für dich zusammenhängen. Also was oder ist es ganz unterschiedlich? So was kommt zuerst zu dir? Und wo ist der vielleicht der Spell oder der Ruf? Voll schöne Frage. In letzter Zeit, also seit dem zweiten Gedichtband, ist es so, dass eigentlich die Struktur oder die Form zuerst ist. Also da bin ich schon, weiß ich nicht, ob beeinflusst von bestimmten Strömungen oder hat sich einfach so entwickelt durch meinen Blick auf Sprache, der eben sehr auf die Form, guckt. Ich habe gemerkt, dass das, was man wirklich zu sagen hat, was in einem drin ist, sowieso rauskommt, wenn man mit einer Form arbeitet. Man aber da eben sich selbst, ja, seine ganze Ratio, das ganze Bedeuten wollen, einfach ausschalten kann, indem man ins Spiel geht und in eine Form geht. Sei es das Alphabet, sei es die Übersetzung, sei es die Puppenstruktur, sei es ein Sonett. Also ein Sonett ist nichts anderes als so ein Apparat. Ja. Ja? Genau. Man kann sich aber ganz viele eigene Regeln einfach stellen. Also man hat seine Regeln und dass dadurch man eben genau in die Sprache kommt und aus dem Sagen und dann doch meistens bei dem landet, was man eigentlich zu sagen hatte, was man aber noch nicht wusste. Also da eben, ich finde mit der Form arbeiten sehr schön, weil man ständig selber überrascht wird. Und da wir gerade in der Ausstellung, das wollte ich unbedingt noch sagen, sitzen, bei der auf Gabriele Stötzer, auf die ich teilweise auf die Arbeiten die ganze Zeit schaue, sie war befreundet mit Barbara Köhler, eine ganz, ganz tolle, fantastische Lyrikerin, die aus Chemnitz stammt und dann lange in Duisburg gelebt hat. Und in einem ihrer Gedichtbände gibt es tatsächlich ein Gedicht, das bezieht sich damals noch auf die DDR, in dem sie dieses Sprichwort verwendet, nicht das Sagen haben. Eben, weil sie einerseits die Zensur oder überhaupt tatsächlich ja, genau, staatlich gelenkte Literatur kritisierte, man also gar nicht das Sagen haben konnte, aber gleichzeitig auch wusste, dass sie in die Sprache geht, um überhaupt alle möglichen Zumutungen, die mit bestimmten Autoritäten kommen, auch mit Bedeutung kommen, aus dem Weg gehen konnte. Habe ich den Satz jetzt grammatisch richtig zu Ende gebracht? Weiß ich gar nicht mehr. Also, sie wollte ja gar nicht sozusagen das Sagen haben. Ja. Natürlich über ihr eigenes Leben und so weiter, natürlich schon. Aber in der Sprache ist es besser, man will gar nicht das Sagen haben, sonst passiert es. Jetzt haben wir das aber wirklich, jetzt habe ich das sehr ausgewalzt. Aber ich wollte auf jeden Fall Barbara Köhler noch mit reinbringen, die hier irgendwie für mich mitschwebt, weil Stötzer arbeitet. Schön. Jetzt haben wir die Geister auch noch erwähnt, ja. Die hier mitschwebt, ja, genau, im Raum. Und sind noch auf den Titel zu sprechen gekommen. Titel für unsere Veranstaltung haben wir jetzt noch keinen. Wir haben ja gesagt, das ist nicht die eigentliche Veranstaltung, sondern nur die Hinführung zur Veranstaltung, die Probe zur Veranstaltung, vielleicht irgendwie sowas, bei der wir dann noch einen Titel finden müssen. Die Titelsuche läuft weiter. Die läuft. Das können wir jetzt noch beim Gespräch machen. Ja. Dann würde ich sagen, ich danke dir recht herzlich, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Genau. Und heute hier warst. Danke für das Gespräch. Ja.